Ein deutsches Märchen. Die Steine von Plohinec. Es war einmal im schönen Land Frankreich eine kleine Stadt namens Plohinec. Auf der rückwärtigen Seite von Plohinec befanden sich zwei Reihen riesiger Steine. Die Steine waren so hoch und schwer, dass man glaubte, dass nur alle Feen der Welt gemeinsam sie hatten hinstellen können. Unweit der großen Steinallee und am Ufer des kleinen Flusses Intail lebten ein Mann namens Marcin und seine Schwester Rosenick. Rosenick war ein sehr hübsches Mädchen und wurde von ihrem Bruder Marcin, der sehr gut auf sie aufpasste, wie eine Prinzessin behandelt. Er wies jeden verliebten Bewerber zurück, der auf ihn zukam und nach der Hand seiner Schwester zur Ehe anhielt. Nein, danke. Meine hübsche kleine Schwester wird eines Tages einen Prinzen heiraten, keinen einfachen Apfelhändler. Aber Marcin wusste nicht, dass Rosenick und Bernice, ihr Freund aus Kindertagen, verliebt waren. Oh, wie sehr ich mir wünschte, ich wäre ein Prinz, so dass ich bei deinem Bruder um deine Hand anhalten könnte. Aber leider bin ich nur ein armer Holzfäller. Warum erzählst du meinem Bruder nicht morgen beim Fest von uns beiden? Ja, aber... Kein Aber. Entweder sagst du es ihm oder ich mache das selbst. Gut und Geld interessiert mich nicht. Ich will nur dich und das ist alles. Aber... Bis morgen dann. Tschüss. Am nächsten Tag gab es ein großes Fest in Marcins und Rosenicks Haus, um den Beginn der Erntezeit zu feiern. Das Haus war mit Gästen gefüllt und Bernice war auch darunter. Rosenick unterhielt sich mit einem der Gäste und gab Bernice ein Zeichen, mit ihrem Bruder zu sprechen. Aber... Zögernd ging er auf Marcin zu. Also, Marcin, ich muss dir sagen, dass... Ein Bettler? In meinem Haus? Ich bin kein Bettler. Ich bin es, Bernice. Ich spreche nicht über dich. Und damit ging Marcin zur Tür, wo ein Mann in zerlumpten Kleidern stand. Alle im Raum starrten ihn an. Wer bist du? Ich heiße Dario. Ich bin ein Zauberer und reise seit Jahren um die Welt. Ich war sehr müde und hungrig, als ich dein Haus sah. Bitte, gib mir etwas zu essen und einen Unterschlupf für heute Nacht. Ich werde dir für immer dankbar sein. Marcin dachte eine Weile nach und sagte dann, Gut, ich gebe dir heute Nacht Essen und Unterkunft. Aber im Gegenzug möchte ich, dass du deine Zauberkraft benutzt, um meiner Schwester einen geeigneten Prinzen für die Ehe zu suchen. Ich will mein Bestes geben. Bald wurde das Essen an den Tisch gebracht und alle Gäste aßen nach Herzenslust. Bernice hatte keine Gelegenheit mehr, mit Marcin zu sprechen und Rosenick war darüber sehr enttäuscht. In dieser Nacht, nachdem alle Gäste gegangen waren, wurde Dario erlaubt, im Stall zu schlafen. Im Stall standen ein Esel und ein Schaf. Alles klar, Freunde. Gute Nacht. Dario legte sich hin und schloss die Augen. Draußen schien der Vollmond hell und eine Sternschnuppe streifte über den Himmel. Im gleichen Moment schüttelte der Esel den Kopf und lächelte vergnügt. Ja! Endlich ist es wieder so weit! Baby! Wir können reden! Komm schon, sag mir, was geht ab? Ich habe keine Lust, in Gegenwart eines Zaubers zu reden. Was? Er ist ein Zauberer? Ja, er ist ein Zauberer. Ich hörte ihn, als er sich Marcin vorstellte. Aber das kann ich dir sagen, er ist kein guter Zauberer. Und woher weißt du das? Nun, Zauberer sind schlau. Dieser Nichte ist nicht klug, um herauszufinden, was für ein großes Glück ihm morgen widerfahren könnte. Ein großes Glück? Wie? Weißt du denn nicht? Einmal alle 100 Jahre gehen die Steine vom Plohinec hinunter, trinken am Fluss und während sie weg sind, liegen die Schätze frei, auf denen sie sonst stehen. Ah, Ich erinnere mich jetzt. Aber die Steine kehren so schnell zu ihren Plätzen zurück, dass man mit Sicherheit von ihnen gefangen und bestraft würde, wenn man nicht einen violetten Apfel in der Hand hielte. Ja, aber das reicht nicht. Selbst wenn man den Steinen entkommt, muss der Schatz von einer Person gefunden und weggebracht werden, die noch nie gesündigt hat. Andernfalls zerfällt man zu Staub. Der Esel wollte gerade etwas sagen, als er plötzlich gar nicht mehr sprechen konnte. Der Esel drehte sich zum Fenster und sah eine Sternschnuppe, die aus der anderen Richtung über den Himmel strich. Was bedeutete, dass die Zeit, in der sie sprechen durften, vorbei war. Er schloss die Augen und so tat es auch das Schaf. Aber der böse Dario hatte alles gehört. Ihr Narren! Jetzt werde ich der reichste Mann von ganz Frankreich werden. Und ich heirate Rosenegg. Also machte sich Dario am nächsten Morgen auf die Suche nach einem violetten Apfel. Er ging zum Markt, in den Dschungel und zu den Wiesen, aber nirgends konnte er einen violetten Apfel finden. Schließlich, als er fast aufgegeben hatte, blieb er unter einem Baum stehen. Plötzlich fiel ihm etwas auf den Kopf. Autsch! Er sah nach unten und sah, dass es ein Apfel war. Und nicht irgendein Apfel, sondern ein violetter. Oh, die Engel haben mich gesegnet. Jetzt werde ich der reichste Mann in ganz Frankreich. Mit dem Apfel in der Hand erreichte Dario die Allee, in der die hohen Steine standen. Als er an der langen Steinreihe vorbeikam, sah er, wie Bernes an dem größten von allen mit einem Meißel arbeitete. Was machst du denn da? Oh, Herr Dario, hallo. Ich hatte heute frei und keine Arbeit zu erledigen, also bin ich hergekommen, um ein Herz auf diesen Stein zu meißeln. Glaubst du, es wird dir helfen, Rosenegg für dich zu gewinnen? Bernes hörte für einen Moment auf, ihn anzusehen. Ah, also du weißt davon. Leider, leider will Marzin einen Schwager, der mehr Frauen hat, als ich Centimes habe. Und nehmen wir an, ich würde dir mehr Frauen geben können, als Marzin jemals erträumt hat. Du? Ja, ich. Und was soll ich tun, um das Geld zu verdienen? Lass mich dir sagen, wenn es eine Tat ist, die Unrecht ist, dann werde ich es nicht tun. Ich bin ein ehrhafter Mann. Das brachte Dario zum Lächeln. Er hatte von den Leuten von Pluinec über Bernes schon gehört, dass der nach Moral und Tugend lebte. Aber jetzt war er sicher, dass er den richtigen Mann für seinen Plan hatte. Was ich von dir will, braucht nur ein wenig Mut. Wenn das alles ist, sag mir, was ich tun muss, und ich werde es tun. Dario ging auf Bernes zu und flüsterte den Plan in dessen Ohr. Später an dieser Nacht, als zur vollen Stunde die Uhr der großen Kirche in Pluinec schlug, kam Bernes in den Wald. Er fand Dario bereits dort mit einer Tasche in jeder Hand und einer auf dem Boden. Du bist pünktlich. Sag mir, was du mit all den Reichtümern machen wirst. Zuerst werde ich um Rosenigs Hand zur Heirat bitten. Und alles, was mir dann übrig bleibt, will ich unter den armen Menschen von Pluhinec verteilen. Dann machen wir uns an die Arbeit. Als die Uhr endlich 12 schlug, war die sonst stille Wiese plötzlich erfüllt von lauten Geräuschen. Und die Erde schien unter den Füßen der beiden Männer zu beben. Im nächsten Moment sahen sie im Mondlicht, wie die riesigen Steine in ihrer Nähe die Plätze verließen und den Hang hinuntergingen, der zum Fluss führte. Es schien, als wäre eine Prozession von Riesen vorbeigekommen. Die beiden Männer fanden, das sei der günstigste Moment und eilten zu den Löchern, in denen der Schatz im Mondlicht leuchtete. Dario setzte sich nieder und hielt die Taschen offen und Bernes griff immer wieder in die Reichtümer und füllte sie in die Taschen. Kaum waren die beiden Taschen gefüllt, und die dritte übrig, als plötzlich ein leises Murmeln wie ein entfernter Sturm in Darios Ohren brach. Die Steine hatten zu Ende getrunken und eilten zu ihren Plätzen zurück. Beeil dich! Sie kommen! Meine Hand steckt fest! Hilf mir! Oh, wie schade! Es ist zu spät! Alles Gute, mein Freund! Mein Leben ist kostbar! Danke für den Reichtum! Tschüss! Was? Nein! Dario mit den beiden Taschen fing an zu rennen, als er plötzlich stolperte und fiel. Die Taschen flogen durch die Luft und fielen hinter einen Busch. In diesem Moment rannte der größte Stein an Dario vorbei und blieb direkt vor Bernice stehen, damit kein anderer an ihm vorbeikam. Das war der Stein, auf den Bernice das Herz geritzt hatte. Währenddessen umringten die anderen Steine Dario. naja, ihr könnt mir nichts tun. Ich habe den lila Apfel. Das kein Apfel. Das Quitte. Narr. Und dann umkreisten ihn alle Steine. Nein! Dario verwandelte sich sofort zu Staub. Inzwischen sprach der große Stein mit Bernice. Du bist ein guter Mann. Du verdienst zu leben. Lauf weg, bevor meine Brüder kommen. Aber meine Hand steckt fest. Nicht mehr. Und plötzlich, einfach so, steckte Bernice Hand nicht mehr fest. Er stand sofort auf. Ich danke dir sehr. Es gibt keinen Grund, mir zu danken. Du gabst mir ein Herz. Ich erwidere den Gefallen. Jetzt renn. Oh, und vergiss die Taschen mit dem Schatz nicht. Aber sie gehören mir nicht. Bernice ließ den Kopf hängen. Ich habe den Schatz von hier genommen. Du bist ehrlich. Weißt du was? Jetzt gehören die Taschen dir. Jetzt renn los. Lauf. Bernice lächelte und rannte davon. Als alle Steine endlich ihren Platz eingenommen und sich niedergelassen hatten, nahm Bernice die Taschen, die hinter dem Busch lagen, und ging nach Hause. Am nächsten Tag ging Bernice zu Marzin und erzählte ihm alles, was passiert war. Rosinek und Marzin waren bestürzt. Dieser blöde Zauberer wollte meine Schwester heiraten? Ja, lasst uns nicht über Vergangenes nachdenken. Er bekam, was er verdiente. Ja, und ich habe nun verstanden, dass Reichtum allein meiner Schwester kein Glück kaufen kann. Es tut mir leid, meine Liebe. Es ist gut, Bruder. Du hast getan, was jeder Bruder tun würde. Und du, Bernice? Ich wusste nicht, dass du und meine Schwester ineinander verliebt waren. Und um ehrlich zu sein, ich bin froh, dass ich es nicht wusste, weil ich es niemals zugelassen hätte. Aber jetzt kann ich meine Sturheit überwinden. Du bist ein guter Mann, Bernice. Und vor allem ein ehrlicher. Und so heirateten Rosinek und Bernice in einer feierlichen Zeremonie. Marzin freute sich sehr, dass er endlich den passenden Mann für seine Schwester gefunden hatte. Aber ratet mal, wer noch glücklicher war. Ah, cool. Redezeit mitten am Tag. Auf geht's zur Party, Baby.